Herr Ober, ich kann es mir in dieser schweren Stunde nicht versagen, im Namen der Stadt und ihrer Einwohner, unserem geliebten Regiment, Lebewohl zu sagen. Schwere Zeiten sind über uns hereingebrochen. Feinde ringsum. Nach 44 Jahren winkt man uns die Waffen in die Hand, um nach segensreichen Jahren des Friedens unser Hab und Gut und unsere Stellung als Großmacht zu verteidigen. Wie ein Mann hat sich Deutschland erhoben und freudig ziehen die Söhne unseres Volkes hinaus, um in blutigen Schlachten deutsche Ehre und deutsches Eigentum zu schützen. Wir müssen siegen, denn wir kämpfen für eine gerechte Sache. Die besten Segenswünsche begleiten unser geliebtes Regiment und wir alle wünschen in dieser weihevollen Abschiedsstunde ein frohes Wiedersehen nach siegreichem Kampf. Wir aber wollen einstimmen in den Ruf. Unser geliebtes Regiment. Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Einzusetzen. Der langen, segensreichen Friedensjahre, die wir in den Mauern der uns lieb gewordenen Stadt in inniger Harmonie mit der gesamten Bürgerschaft verbracht haben, werden wir uns stets dankbar erinnern. Jetzt ist keine Zeit für Worte, sondern durch die Tat muss bewiesen werden, dass wir für das Vaterland und den Kaiser zu kämpfen bereit sind. Mit den besten Segenswünschen für die Zukunft unserer Garnison und ihrer Einwohner ziehen wir hinaus dem Feinde entgegen. Stimmen Sie mit mir ein in den Ruf. Unser oberster Kriegsherr, Seine Majestät, Kaiser Wilhelm II. Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Am besten Hauptplan Paris. Wir sind ja doch bald da.